schmeiß es weg. Denk an etwas Lustigeres als das. Schau mich an. Ich bin so fröhlich wie ich kann. Geh zum Fenster rüber. Schau dir all die lustigen Leute an. Schmeiß es weg. Es gibt so viel mehr als das. Verschwende deine Zeit nicht mit dem Gedanken ans Sterben. So viele Fragen, deren Antworten uns den Spaß verderben. Komm, steh auf und lass die Leute Leute sein. Am Ende wirst du sehen, du machst es doch allein. Hör auf dein Herz, nimm es in die Hand, was soll ich tun, wenn mein Herz sagt, hör auf dein Verstand, hör auf dein Herz, nimm es in die Hand, was soll ich tun, wenn mein Herz sagt, hör auf dein Verstand. Viel mehr in deiner Welt. Schau dich an. Sag mir, was dir so an dir gefällt. Schalt den Fernseher aus und vergiss die Vollidioten dort. Schmeiß ihn weg. Es gibt so viel mehr als das. Schließ dein Buch. Es erzählt nur vom Verfall und all dem depressiven Müll. Lass das alles liegen, es ist sowieso nicht deins. Sing ein Lied, noch fröhlicher als meins. Hör auf dein Herz, nimm es in die Hand, was soll ich tun, wenn mein Herz sagt, hör auf dein Verstand, hör auf dein Herz. Nimm es in die Hand, was soll ich tun, wenn mein Herz sagt,